Die Sendungen im NerdNerdNerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Dann sag ich jetzt mal an der Stelle, Rainer, fahr ab, dann kommt euer Intro und dann wünsche ich euch viel Spaß. Servus. Ja, hallo und herzlich willkommen bei NerdNerd, dem discordianischen Podcast für Comics und Nerdkram und so weiter und so fort. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und ich bin heute auch wieder nicht alleine hier, sondern live bei mir dabei ist auch die Kati. Hallo. Hallo. Diese Live-Sendung gibt's heute anstelle einer der regelmäßigen Sendungen mit dem Nerd, die ansonsten wahrscheinlich an diesem Termin angesetzt gewesen sind. Und wir machen aber eine Comic-Sendung, was normalerweise, wenn wir beide zusammensitzen, gar nicht unsere Art ist, ne? Nee, machen wir normalerweise nicht, weil ich kaum Comics lese. Das ist dein eigener Schaden. Ja. aber es gibt so ein paar Themen, auf die wir uns tatsächlich einigen können. Ja. Und eins dieser Themen ist Walter Mörs und zu diesem Zharmonien-Universum gibt's jetzt ein Comic. Darüber wollen wir heute reden. Und unser zweites Thema in dieser Sendung ist 50 Jahre lustiges Taschenbuch. Und da ist jetzt just vor, ich glaube vor 2-3 Tagen, das 500. lustige Taschenbuch rausgekommen. Und ich würde euch mal bitten, wenn ihr im Chat unterwegs seid und Lust habt, doch einfach mal für die zweite Hälfte der Sendung kurz reinzuschreiben, was so eure Erfahrungen mit dem lustigen Taschenbuch, auch mit dem Mickey-Maus-Heft ist. Und oder grundsätzlich auch mit Comics. Und dann können wir da gleich im zweiten Teil der Sendung ein bisschen drüber quatschen. Das finde ich ganz witzig. Und natürlich, deine Meinung ist da auch gefragt. Okay. Ja. Ja. Ich überlege mir noch eine bis nachher. Ja, ja. Das panische Gesicht, jetzt müsstet ihr sehen. Genau. Ja, unser erstes Thema ist Walter Mörs. Und da gibt es ja seit, ich weiß, wann kam das erste? 99 oder? Ja, späte 90er. Späte 90er Jahre. Das erste Buch, nämlich die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Mhm. Also, man kennt den Captain Blaubeer ja aus der Sendung mit der Maus oder eben auch von, ja, von da eigentlich, ne? Ja, also ab und zu auch in anderen Kinderfernsehsendungen genau. Mal hat dabei. Auch, glaube ich, einen Zeitungscomic gibt's davon auch. Aber das hat mit der Figur, die Walter Mörs in seinen 13,5 Leben beschreibt, wenig zu tun. Ja. Also der beschreibt eine ganz andere Figur eigentlich, die zufällig den gleichen Namen trägt und aber auch lügt, wie gedruckt. Ja. Und das war so die Keimzelle dieses Zharmonien-Universums. Ja, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Und genau. Ein weiteres Frühwerk dieses Zharmonien-Universums war ja die Stadt der träumenden Bücher. Das war nicht das ganz erste, sondern das zweite, dritte, glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, das dritte, wenn nicht sogar das vierte. Das müsste 2004, 2005 rausgekommen sein. Das war mitten während meiner Ausbildung. Genau, das weiß ich noch. Zur Buchhändlerin. Und dann habe ich mich da natürlich schon gleich drauf gestürzt und war rettungslos verloren. Und da ist jetzt auch vor eine Woche oder zwei, ich weiß gar nicht. Anderthalb Wochen ungefähr, die erste Comic-Bearbeitung rausgekommen. Wenn ihr Graphic Novel dazu sagen möchtet, sagst halt Graphic Novel dazu. Für mich ist es halt immer noch ein Comic. Also bunte Bilder mit Sprechblasen drin sind Comics. Also das ja. Um diesen Begriff Graphic Novel gibt es Grabenkämpfe, was eigentlich unnötig ist. Wir sind beide große Fans von Zharmonien, ne? Ja, riesige Fans von Zharmonien. Ich habe mich auch durch die kompletten Bücher schon gelesen. Das Neueste ist auch gar nicht so lange, das ist auch erst vor wenigen Wochen erschienen. Genau, die Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Das haben wir auch schon in der Mache, da sind wir aber noch nicht ganz durch. Das haben wir uns als Hörbuch dann gegönnt und versuchen es zum Einschlafen zu hören, was vielleicht bei einem Nachtmahr-Thema nicht das Beste ist. Wer weiß. Geht vielleicht in einer anderen Sendung bei uns nochmal über das neue Buch. Der Nachtzug sagt gerade, Mörs ist für mich das kleine Arschloch. Das stimmt schon, also das ist eine Figur von ihm, aber eben auch nur eine in diesem riesigen Kosmos. Genau. Es gibt halt sehr vieles und er spezialisiert sich seit einigen Jahren schon sehr auf diese Fantasy-Figuren. Ja. Laut eigener Aussage Eskapismus von der Realität und er wurde dann gefragt, warum, und er sagte, ja, wegen weniger Realität. Genau, fand ich auch sehr schön. Also ja. Er ist ja sehr direkt im Interview. Klar, Mörs ist dem Comic-Genre jetzt auch tatsächlich sehr vertraut, das muss man schon sagen. Also, dass jetzt eins seiner Bücher als Comic nochmal neu bearbeitet wurde und erschienen ist, ist jetzt nicht ganz fernliegend, sondern das ist durchaus nachvollziehbar. Er hat ja die Adolf-Comics gemacht, Kleines Arschloch kennt man natürlich. Und er hat ja auch seine Bücher schon immer illustriert fleißig. Genau. Selber Zeichnungen, ganz großartige Zeichnungen gemacht. Und die Stadt der träumenden Bücher, das im Prinzip so das bekannteste, berühmteste Werk von ihm ist, kann man sagen, was eben auch viele Nicht-Fantasy-Lesende sich zu Gemüte geführt haben und großartig fanden. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Fantasy-Fan und ich habe schon was gegen Bücher mit mehr als 300 Seiten. Und dann ja, bist du bei Mörs ja schon gut dabei, ne? Ja, schon, genau. Und es bietet sich auch insofern an, finde ich, gerade die Stadt der träumenden Bücher, weil es halt einfach ein Feuerwerk an abwechslungsreichen Szenarien und Charakteren ist, die da auftauchen und Dingen, die da passieren. Das ist einfach großartig und das kann man, glaube ich, auch echt toll bildlich umsetzen, wenn man denn so wie Florian Biege, der das Ganze gemacht hat, ein begnadeter Illustrator ist. Mhm. Mörs hat beschrieben, dass das so ablief, dass er grob wie so eine Art Screenbook gezeichnet hat, also so Szenarien, wie es ungefähr aussehen sollte, die Abläufe auf den Bildern. Und der Florian Biege hat das Ganze dann ins Reine gezeichnet, illustriert und umgesetzt. Wie Ölgemälde, also das ist wirklich sehr detailreich und man kennt die Figuren im Groben. Also es geht hier vielleicht nochmal gleich um die Story so ein bisschen. Um den Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz, der also von der Lindwurmfeste auszieht, um ja Informationen über ein ja seltsames Manuskript ja herauszufinden und landet da in der Großstadt Buchhain. Und der ist, also da geht alles nur um Bücher. Ja. Also jeder Aspekt des Lebens sind da Bücher und dort hofft er, Informationen zu bekommen und gerät da in einen doch sehr lebensbedrohlichen Komplott, möchte man sagen. Genau, so, auf also, jeden Fall. Und muss ich dann mit den unterirdischen Begebenheiten von Buchheim herumschlagen, den Katakomben von Buchheim, die sehr, sehr bedrohlich sind. Also scheinbar das Bedrohlichste sind in erster Linie die Bücherjäger, die sich da rumtreiben und nach seltenen Büchern suchen, die uralte, längst verstorbene Geschöpfe Zamonis da mal versteckt haben. Aber er gerät so tief hinein, dass die Bücherjäger da eben schon auch nicht mehr auflauern oder kaum noch. Also er wird ja mehr oder weniger durch diesen Komplott dann ja auch dorthin verbracht und dort zurückgelassen, mehr oder weniger. Ja. Also gibt es dann den, weiß nicht, kann man es verraten, wenn man da so viel spoilern? Es gibt halt den bösen, oh Gott, das ist einer von den Smikes, weiß ich mir den Namen nicht. Pistomephel-Smike. Pistomephel-Smike, eine Haifischschmade. Mhm. Also man muss sich das vorstellen wie einen großen weißen Wurm mit Haigesicht, Zähnen oder aber irgendwie 12 Armen oder sowas. Ja, genau, irgendwie so 12, 14 Ärmchen, genau. Ja. Und das ist eben so, das ist so der Strippenzieher hinter der ganzen Geschichte. Mehr möchte ich vielleicht über die Story gar nicht verraten, weil sie ist sehr, also im Buch sehr komplex und sehr, sehr wendungsreich und schön erzählt, ja. Oh ja. Ja, du kennst das Buch sehr gut, hast du mal gesagt. Du hättest das Buch irgendwie 8-mal gelesen. Ja, also 8-mal mindestens. Kann sein, dass es noch öfter waren und ich irgendwann aufgehört habe mitzuzählen. Ich liebe es heiß und innig. Und ich habe trotzdem auch beim letzten Mal lesen, was jetzt so 2 Jahre her ist vielleicht, mich nicht mehr an alles erinnern können. Und ich habe eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis für Bücher, aber Mörs packt halt so viel rein in seine Romane an Ideen. Also ich habe immer den Eindruck, wenn der ein Buch schreibt und ihm kommt eine Idee, dann baut er die irgendwie direkt mit ein. Er hebt die nicht für später, für nächstes Buch auf, sondern die wird direkt damit reingeschmissen. Ist super, macht die Bücher unheimlich farbenprächtig und bunt und wild und aufregend. Und man ist wirklich atemlos beim Lesen. Und ich war sehr gespannt, wie die Comic-Umsetzung aussehen würde. Sie haben das Buch in 2 Comics aufgeteilt. 2 sind's, okay. Also das zweite wird erst im Frühjahr, Anfang nächsten Jahres erscheinen, 2018. Der erste Band, den wir jetzt uns zugelegt haben, der endet ja ungefähr da, wo auch die Mitte vom klassischen Roman ist. Ist bis dahin, ich mag es wahnsinnig gerne. Also es ist sehr, sehr plastisch gemalt, auch also sehr dreidimensional. Es ist nicht diese flächige Comic-Illustration, die man häufig kennt, die sehr eckig ist, sondern es ist wirklich sehr, ja, schon auf der einen Seite wie ein Ölgemälde und zum anderen eben sehr greifbar illustriert. Also wirklich, als könnte man die Figuren anfassen. Es gibt ja auch, vielleicht wissen das einige von euch, eine reale Mythenmetz-Puppe sozusagen, die auf Buchmessen gerne ausgestellt wird, um da zu sitzen und so zu tun, als würde sie Bücher nicht signieren. Und so als Avatar für Walter Mörs, der sehr publikumsscheu ist, ne? Genau, ja. Genau. Und dem sieht der Mythenmetz im Comic sehr ähnlich tatsächlich. Also es ist ganz gut getroffen auf jeden Fall. Also auch man könnte jetzt das Buch daneben legen und gucken, aber ich glaube, die sind relativ gut nah beieinander. Genau. Es gibt ja auch dieses Foto von der Puppe in einem ähnlichen Setting. Genau. Also das haben sie schon ganz gut nachgestellt auf dem Cover auf jeden Fall. Ja, also in den gebundenen Fassungen gibt es auch in der Regel, wenn Mythenmetz als Autor aufgeführt wird und Mörs nur als Übersetzer aus dem Zamonischen, hinten ein Autorenfoto von Mythenmetz drin quasi. Das sind dann Holzschnitte oder Kupferstiche, ich weiß gerade gar nicht, aber Mörs ist anfangs von den Zeichnungen in seinen Büchern dann relativ zügig halt dahin übergegangen und dann auch schwarz-weiß zu illustrieren, was ich also zum Teil, wenn man dann mitten in diesem Buch so eine Charakterdarstellung hat, die dann derartig detailliert ist, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, man wird da eine Zeichnung sehen, sondern wirklich ein Gemälde. Also das ist schon manchmal sehr imposant. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich Mörs ausgemacht hat, und das hast du gerade schon gesagt, ist so diese sprachliche Extravaganz. Mhm. Also, dass er sich halt noch einen Teilreichtum und noch einen Hinweis und im Nebensatz noch so einen kleinen Schwenker erlaubt. Und das ist hier nicht gelungen, meiner Meinung nach. Ich finde also, es gibt in den Büchern die sogenannten Mythenmetzchen Ausschweifungen. Also, teilweise gibt's seitenweise Dinge, die mit dem eigentlichen Buch gar nichts zu tun haben, weil Mythenmetz anfängt, ja, so von Höcksken auf Stöcksken teilweise eben auch andere Themen anzusprechen, teilweise Auszüge aus den Büchern einzupflegen, die er gerade selber gelesen hat. Und gerade in der Szene, dass mir das zum ersten Mal aufgefallen, wo er eben so den Büchernachlass seines Dichtervaters oder wie das heißt, Dichterpatens durchzugehen, gab es in dem Buch, ich glaube, mehrere Seiten Gartenpflege und all das, wo man davor gesessen hat, einfach nur hurra und geil. Es war einfach nur großartig. Es war großartig. Sowas eine Abhandlung sehen über den blauen Blumenkohl. Genau. Und also was mit dem Thema selber gar nichts zu tun hat, aber einfach so diese Dichte. Und das kann man in einem Comic nicht realisieren, das sehe ich ein. Aber genau das macht für mich Mörs aus und das geht hier leider verloren. Und es gibt oft so eine Doppelung. Und Comics halte ich dann immer für besonders gelungen, wenn Bild und Text was anderes aussagen, also jeweils was anderes aussagen, aber sich selber ergänzen. Und oft ist der Text hier beschreibend und gleich, das ist oft auf beiden Ebenen das Gleiche zu sehen. Also da hatte ich so ein bisschen das Problem. Es ist grafisch super, also optisch ist es wirklich detailreich, orientiert sich natürlich auch an den Buchillustrationen. Also optisch ist dagegen gar nichts zu sagen, aber so handwerklich ist es gelegentlich holprig, nicht durchgängig. Also nichts, weswegen man das Buch irgendwann aus der Hand legt und sagt, ich kann es nicht mehr lesen. Aber wenn man auf der Textebene, und es ist trotz alledem sehr viel Text, obwohl man eben auch sehr viel Bild hat, auf der Textebene das Gleiche präsentiert bekommt wie auf der Bildebene, dann frage ich mich, warum gibt's das andere? Ne? Jeweils das andere. Dann. Eins davon hätte dann ja auch gereicht. Und erst als er dann später in den Katakomben landen, gibt's auch mal eine Seite, wo gar nichts gesprochen wird. Und das hätte ich mir an ein, zwei Stellen schon früher mal gewünscht. Mhm. Also gerade in so Szenen, wo Mythenmetz dann unterwegs ist in der Stadt, wo man ihn nur dabei beobachtet, Geschäfte abzugehen und mit Leuten zu reden. Das hätte man sehr gut pantomimisch darstellen können. Es wird aber teilweise einfach durch diese riesigen Textblöcke so ein bisschen zerfressen. Also das ist, fand ich manchmal ein bisschen ärgerlich. Ja, es wird auch da tatsächlich vieles zu viel erklärt, dafür, dass man es auch sehen kann. Ja, also Mörs hat einen großen Fantasiereichtum, auch was die Benennung von Kreaturen angeht. Gerade im Buchheim beläuft sich das aber hauptsächlich auf Berufe, sage ich mal. Mhm. Also es gibt dann Zwerge, die mit Schlagzeilen durch die Gegend rennen. Die brüllen sie vor sich her und sind von Zetteln umwickelt und sowas. Und das kann man wunderbar sehen. Und es wird einfach nochmal beschrieben auch. Und da doppelt sich, da hast du recht, da doppelt sich an vielen Stellen. Also teilweise einfach auch, ich ging jetzt in diese Gasse und dann sieht man ihn in diese Gasse gehen. Mhm. So, wo ich denke, ja, zeig mir die Straße, zeig mir das Straßenschild und ich verstehe schon, dass er da jetzt reingeht. Das sehe ich, er läuft die Straße runter und die Bewegung verstehe ich und er muss mir dann nicht nochmal sagen, dass er jetzt in diese Straße reingeht oder dass er sich in diese Spirale hineinbegibt, dass es immer düsterer wird. Da hätte man meiner Meinung nach an vielen Stellen tatsächlich den Text weglassen können. Ja, und es ist natürlich, also was die Umsetzung zum Comic ein bisschen ambivalent macht, ist natürlich auch eben, dass die Originalbücher eben schon sehr, sehr reichhaltig illustriert sind mit den Zeichnungen. Das heißt, Florian Bieger hat sich sehr viel Mühe gegeben und an vielen Stellen sind die Bilder auch wirklich unfassbar opulent und farbig und bunt und toll. Aber man hat vieles schon mal gesehen, wenn auch in einer, ich will gar nicht sagen schlichteren Form, aber eben in der Schwarz-Weiß-Zeichnungsform, die Moers bietet. Ich fand das trotzdem schön anzuschauen. Also es ist für mich tatsächlich so ein, die sprachliche Opulenz, die in den Büchern drin ist, ist hier versucht worden, bildlich umzusetzen. Ja. Das ist an vielen Stellen gelungen, weil ich gerade auf den großflächigen Bildern auch viele Details entdeckt habe, die ich mich tierisch gefreut habe. Aber es macht das Ganze ein bisschen redundant. Ja, exakt das. Gut, ich würde es trotzdem empfehlen. Was hat es gekostet? Das weiß ich nicht so genau, weil ich Buchhändlerin bin und das erstmal nur so mitgenommen habe und Monatsende abrechne. Okay. Ich meine, irgendwas um die 20 Euro müsste sein. Ist ein großes Album, Hardcover. Mir fehlt so ein bisschen so das Moers, für Moers typische Lesebändchen. Wir haben jetzt selber eins reingemacht, weil normalerweise legt Moers ja mal sehr großen Wert darauf, dass seine Bücher auch ein Lesebändchen haben. Das hier hat keins, finde ich ein bisschen schade. Naja. Das stimmt. Kann man nichts machen. Tja, müssen wir dann noch eins für den zweiten Band besorgen, wenn wir uns den zweiten Band ja, ja, wir können das ja dann, das hier ein Lesezeichen mit einem kleinen Prinzen drauf, das kann man dann ja wiederverwenden. Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ist trotz alledem sehr schön und es ist halt eine Ergänzung zum Zamonien-Universum und sollte auch nicht unbedingt als nur was Eigenständiges angesehen werden, sondern also wer sich ein bisschen für Comics interessiert oder einem Comic-Begeisterten das Zamonien-Universum ein bisschen näher bringen möchte, der kann das verschenken und dann eben ja, vielleicht hoffen, dass die Person dann auch die Bücher sich mal nimmt. Weil wie gesagt, selbst ich als nicht unbedingt Fantasy-Leser fand dann die Bücher sehr schön. Gut, ja, ich gucke gerade mal in den Chat und wir haben leider keine Beiträge bekommen zum lustigen Taschenbuch. Das finde ich ein bisschen schade. Dann reden wir einfach so darüber. Wir haben ja das 500. lustige Taschenbuch. Also das ist das ist eine Hausnummer, oder? Ja. Also, weil ich weiß nicht, bevor ich mich jetzt einfach hier in einer großartigen Lobhudelei verliere, erzähl du doch mal ein bisschen über das lustige Taschenbuch. Hast du Kontakt gehabt zu Mickey Mouse? Ja, also mein Bruder und ich, wir sind nur ein Jahr auseinander und haben ziemlich lange Mickey Mouse gelesen, haben uns das Heft dann immer geteilt oder uns dann vom Taschengeld ein zweites gekauft, wenn wir uns um die Gimmicks gekloppt hatten und damit jeder sein eigenes hatte. Beim lustigen Taschenbuch, das haben wir uns auch geteilt. Mein Bruder hat die, glaube ich, ein bisschen länger gelesen als ich. Ein bisschen intensiver, weil ich relativ zeitig die Bücher für mich entdeckt hatte und mein Bruder tatsächlich eher ein Comicleser ist. Und ich weiß aber, dass ich die wahnsinnig gerne gelesen habe, einfach weil alle Figuren immer irgendwie auftauchten. Man hatte mal längere Geschichten als in einem Mickey-Maus-Heft drin, war zumindest immer mein Eindruck, dass ich irgendwie so bin. Ich bekam mehr Geschichte und ich wollte immer mehr Geschichten haben. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann das aufgehört hat oder also wann genau wir damit aufgehört haben, die zu lesen. Also es gab jetzt nicht irgendwie so einen Punkt, wo es geendet hat, sondern das tröpfelte so aus ein bisschen, als wir dann so zu alt wurden. Dann hat man irgendwann nur noch mal geguckt, ob es interessant ist oder nicht. Und dann hat man es dann irgendwie gelassen oder eben sich doch gekauft. Ansonsten, ich verkaufe sie jetzt im Buchladen. Ich hatte auch tatsächlich jetzt in Ankündigung des 500. Zwei, drei Jungs da, die das unbedingt haben wollten und wissen, wann das kommt und überhaupt und so. Ansonsten bin ich da so ein bisschen raus tatsächlich. Also ja, ich habe schöne Zeiten damit verbracht, aber ich habe nicht so richtig viel herausragende Erinnerungen, sage ich mal. Also da ist dann, ja, meine Erfahrung zu Ende. Genau. Also ich bin früh angefangen mit Mickey Maus und warte mal eben. Ja, ich warte mal eben. Hier fragt jemand, einer von den Backhäusern, wie viel ist das in Metern, 500 lustige Taschenbücher? Das versuche ich gerade rauszufinden. Klickt euch doch mal so durch, weil ich glaube, dass es da Statistik drüber gibt. Deswegen war ich gerade auch ein bisschen abgelenkt. Das soll man eigentlich nicht machen, während der Sendung recherchieren. Nee. Nun ja, das haben wir jetzt davon. Ich bin als Kind aufgewachsen mit Mickey Maus und den lustigen Taschenbüchern und habe da eben auch ganz, ganz tolle Erinnerungen eben auch dran. Die sind nicht alle gleich dick. Früher war altes Papier. Du kannst nicht einfach ist egal. Okay. Es ist also für mich waren 500 lustige sind 500 lustige Taschenbücher natürlich eine Hausnummer, auch wenn ich nicht regelmäßig gelesen habe. Und der Grund ist leider, dass in den lustigen Taschenbüchern irgendwann nur noch italienische, dänische Geschichten drin gewesen sind. Und das für mich einfach nicht passt. Also das darf jede lesende Person dann auch so für sich selber entscheiden, welche Zeichnenden und welche Autorinnen man da favorisiert oder sowas. Aber für mich waren irgendwann so diese italienische und dänische Massenware nicht mehr so wirklich das Wahre, weswegen ich mich dann so relativ schnell aufs Donald Duck Sonderheft spezialisiert habe, wo dann auch mal so alte Geschichten von Karl Barks nochmal abgedrückt worden sind, vieles von Don Rosa nochmal neu abgedrückt, zum Teil auch zum ersten Mal auf Deutsch abgedruckt worden ist. Hast du eine Information? Nee, find's nichts. Nee, ne? Irgendwie nicht wirklich. Gut, ja. Schade eigentlich. Wir richten die Frage weiter an Erika Fuchs. Ach nee, schade. Also wenn einer von euch alle 500 schon im Regal stehen hat, messt es doch mal aus. Ja, genau. Also ich kenne tatsächlich jemanden, der hat alle 500 zusammengesammelt. Bin ja ein bisschen neidisch drum. Ich habe die bei weitem nicht zusammen. Ich habe zum Teil auch welche abgegeben, weil die mir zu viel gewesen sind, weil ich meine Comic-Sammlung verkleinern musste. Aber das lustige Taschenbuch war zwischenzeitlich schon so ein monatliches sind die ja gar nicht. Die kommen ja alle 4 Wochen. Mhm. Deswegen es auch 13 Ausgaben pro Jahr gibt. Und war schon zum Teil wirklich regelmäßig einfach so zwischendurch zum Wegknuspern. Da es gibt auch ein paar Ausgaben, die ich relativ hoch halte. Es gibt so eine Cthulhu-Geschichte, also cool. wo The Call of Cthulhu tatsächlich bearbeitet ist mit Donald Duck und seinen Neffen. Sehr strange, wenn ihr die mal findet. Das LTB heißt, glaube ich, Donald, der Sängerwettstreit oder irgendwie sowas. Und da wird relativ deutlich dieser Cthulhu-Mythos eingerollt. Total schief, total großartig. Sehr, sehr surreal. Und es gibt so ein paar Kindheitserinnerungen, die Zeitwanne, also wo Daniel Düsentrieb den Neffen eine Zeitmaschine aus einer Badewanne baut und etliche andere, die ich einfach als Kind unheimlich gerne gelesen habe und auch immer wieder gelesen habe, weil als Kind hat man ja nicht so viele Comics und die paar, die man hat, die liest man dann immer wieder. Ja, das stimmt. Die Geschichten hier in diesem Heft fand ich ein bisschen flach. Also es gibt so eine, das macht so den Hauptteil dieses Bandes aus, eine Geschichte, da geht es auch um Zeitreisen. Da kommt so ein kleines Wesen, den sogenannten Chin, eben zu den Ducks und schickt die quer durch die Zeit, weil der sich irgendwie daran verlustiert, dass da so ein Rennen in Entenhausen stattfindet. Der hat mich sehr erinnert an Mr. Mixias Pitlick. Das ist ein Schurke aus dem Superman-Universum, der meistens exakt das Gleiche macht. Die hat ein paar witzige Wendungen, ist auch ganz nett geschrieben. 3 verschiedene Kreativteams dahinter. Und es gibt so 2, 3 Momente mit Phantomias, also der Superhelden-Identität von Donald Duck, die hier auch eben drin sind. Und die sind schon so ein bisschen mein Highlight. Also einmal Phantomias in der Vergangenheit und einmal der Phantomias in der Zukunft. Und bei Phantomias muss man wissen, da gibt es auch mehrere Versionen von. Ich mag eigentlich lieber die moderne Version, die gar nicht im lustigen Taschenbuch gelaufen ist, sondern die eher wie ein richtiger, echter Superheld ist. Und gar nicht wie so ein italienischer Proto-Superheld, so wie Diabolik. Den gibt es ja auch von den Mario Bava-Filmen. Und daran ist ja Phantomias überhaupt erstmal angelegt. Und es gibt aber aus den 90ern noch. Ach Gott, ich verrenne mich gerade in irgendwelche Details. Nun ja. Aber ansonsten ist es, also auch in der zweiten Hälfte, die muss man dann auch umdrehen und von der Rückseite lesen. Also was hasse ich. Sind da, ich finde es auch nicht so toll. Das hätte man auch anders lösen können. Aber das ist so die andere Hälfte dieser Geschichte. Und da finde ich vor allem erstmal interessant, dass da noch eine alte Goofy und Mickey-Geschichte drin ist. Ach ja. Aus den 60er Jahren, die, glaube ich, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe, bisher nicht in Deutschland abgedruckt worden ist. Also den Superpapageien, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also ich habe gelesen, dass das die erste Veröffentlichung dieser Geschichte ist. Zumindest habe ich keine andere Quelle gefunden, dass diese Geschichte schon mal woanders veröffentlicht worden ist. Und das schon. Also Scarpa gehört schon, Romano Scarpa, schon zu meinen liebsten altitalienischen Zeichnern. Also die Geschichte ist noch ganz nett und dann gibt es noch eine Geschichte mit Donald und Dussel und so weiter und so fort. Die haben es dann mit Aliens und Monstern zu tun und das ist auch sehr schräg und nun ja. Ich fand's vor ein paar Jahren fand ich es schöner, da hatte Donald irgendwann Geburtstag und da gab es passend in diesem Monat eine Geschichte, in der Mickey loszieht und Donald ablenkt, weil die im Hintergrund eine Geburtstagsparty für ihn organisieren und dann wieder ein Abenteuer erleben. Das fand ich insgesamt eine schönere Geschichte und auch eine schönere Art zu feiern als eine dann doch sehr beliebige Geschichte, die ist aus dem Jahr 2015 oder ja doch 2015. Und die haben die einfach jetzt hier reingepackt, um irgendwas zu haben. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man für dieses Ereignis ein bisschen besser feiert. Also drumherum ist unheimlich viel los. Also in Berlin wurde der Pop-Up-Store eröffnet mehr oder weniger so ein Comic-Shop. Vorrangig für EHAPA und Egmont-Geschichten. Und dort wurde eben auch so eine limitierte Version hiervon verkauft. Aber das Buch selber, diese Jubiläumsausgabe, abgesehen davon, dass da eine glitzernde 500 drauf ist und zwar zweimal, ist das nicht wirklich Geburtstag feiern, sondern es ist eigentlich grundsätzlich eine ganz normale Ausgabe. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Also ich, jetzt, wenn du es so beschreibst, ich meine, von außen diese 500, die große, die drauf ist, glitzert schön. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass da irgendwie noch ein paar mehr Highlights drin sind oder irgendwas was Besonderes, was man halt nicht in jedem anderen lustigen Taschenbuch auch drin hat. Das ist schon ein bisschen schade irgendwie. Genau. Ja, das kann ich dazu sagen. Wie gesagt, also ich glaube für Erwachsene, ich weiß nicht, ob es für Erwachsene noch, ob die Zielgruppe Erwachsene sind. Ja, Erwachsene kaufen sich lustige Taschenbuch natürlich noch. Aber ich halte es dann da eher doch mit den anderen Veröffentlichungen, die es so drumherum so gibt. Also ich habe beispielsweise die Dagobert Duck Biografie von Don Rosa auch in einem großen, dicken Sammelband, schön Hardcover. Und das sind so Dinge, die halte ich dann auch sehr hoch. Und das kommt dann aber eben nicht aus dieser italienischen Fließbandarbeit. Ja, das waren so meine 2 Cent zum Thema lustiges Taschenbuch 500. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen dünn. Nun ja. Ja, wir sind im Grunde genommen schon fast mit den Themen am Ende. Möchte noch einen kleinen Hinweis möchte ich rausgeben. Und zwar machen wir hier bei Nerd im Dezember die sogenannte Weihnachtsgala. Und die Weihnachtsgala soll ab jetzt so ein Stück weit unser alljährliches Weihnachtsspecial ersetzen. Und bisher haben wir uns weihnachtlich immer so zusammengesetzt und haben entweder Weihnachtsfilme besprochen oder wir beide haben im letzten Jahr Kekse gebacken und Suppe gekocht und so Ketchup, glaube ich, haben wir auch gemacht. Ne? Schöne genau. Grüße. Genau. Ich bin ja selber gleich dran, Schatz. Ja, ich weiß. Aber genau, ja, also wir backen Kekse und wer uns Beiträge schickt, kriegt keine ab. Was? Auch sonst niemand. Genau. Nee, wir machen eine Weihnachtssendung dieses Jahr mit so kleinen Beiträgen und ihr dürft daran teilnehmen. Und zwar nennen wir das nämlich die große Nerd Weihnachtsgala. Und wenn ihr dazu nähere Informationen möchtet, schmeiße ich jetzt mal einen Link in den Chat. Der kommt nämlich genau jetzt. Und da ist es nämlich so, ihr dürft einen Beitrag einschicken, ungefähr 10 Minuten, Themen komplett frei. Und dann nehmt ihr eben an der Weihnachtssendung teil. Informationen könnt ihr da, wie gesagt, aus dem Link erfahren. Ich glaube, ich soll den hier auch noch mal... Ah ja, da hat der Planet Kai den auch noch mal in den ins Teamspeak reingeballert. Da dürft ihr gerne teilnehmen. Wie gesagt, Themen sind frei und ja, das war's eigentlich zu dem Thema auch schon. Ja. Also je mehr Beiträge wir kriegen, desto weniger müssen wir selber machen. Genau. Wenn ihr uns fleißig schickt, muss ich nicht singen. Und ihr wollt nicht, dass ich singe. Ihr wollt nicht, dass ihr singt. Ja, dass sie singt. Also entweder singt ihr oder sie. Genau. Also das könnt ihr euch selber überlegen. Genau, wie gesagt, Themen sind frei, also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie hinsetzen und nein, ihr wollt gerade nicht singen hören, lieber Kai. Glaub mir, Kai, ihr wollt mich nicht singen hören. Niemand will mich singen hören. Ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie um Comics kümmern oder um Weihnachten. Es geht also komplett. Das macht ihr dann gleich. Das macht ihr dann gleich in eurer Runde. So, wir haben auch gerade die letzte Minute gehört. Ich will meinen Beitrag zurück. Volker! Ja. Oh Gott, so. Was haben wir da nur gesagt? Ja. Nein, Volker gibt es nicht mehr zurück, Volker, den gibt es nicht mehr. Den behalten wir und den senden wir. Wenn nichts weiteres mehr kommt, senden wir einfach 2 Stunden lang Volkers Beitrag. Ja. Können wir auch nichts machen. Gut, das war ein, also wer es nicht weiß, das war jetzt der Selbstgesprächler. Gut, ihr könnt das Projekt online finden unter nerd.blogsport.eu, auf Twitter unter nnn-podcast und und alles weitere könnt ihr euch dann auf den Blog zusammenklicken. Feeds und Internetseiten und hast du nicht gesehen. iTunes sind wir, Podcasts sind wir, Fit auch. Ja, genau. Das war's. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wer will denn schon das Ego in Dauerschleife, wenn man die Kathi singen hören kann? Alle. Glaub mir, alle wollen Ego in Dauerschleife, wenn die Alternative wäre, dass ich singe. Ja, dann machst du hier mit dem Backhaus-Cast mal einen kleinen Workshop im Singen. Aber ist die Vorweihnachtszeit nicht vor Potsdok? Ja, es gibt auch eine Vorweihnachtszeit nach Potsdok immer. Ja, aber es geht dann jetzt um diese Vorweihnachtszeit. Ach so. Nach dem Potsdok ist vor dem Potsdok, oder? Ja, genau. Ja, ja, dann müssen wir da noch irgendwie einen Online-Workshop anbieten. Okay, Online-Potsdok. So, sowas in die Richtung. Ja, cool.